mega starke Wochenende. Jetzt ist Action angesagt. Okay, cool. Pass auf. Wow, das geht ja voll ab. Volle Dröhnung. Action. Und jetzt volles Programm Genuss. Hey Nachtschwärmer, jetzt kommt vielleicht eine geile Sendung. Nachtschwärmer, seid gegrüßt hier. Showtime! Hallo Nachtschwärmer. This is a new disco sound. Wanna hear it right now? Wir haben wieder jede Menge Gewinnspiele. Neue Songs. Jetzt wird's heiß, amigos. Power, Fun, Action. Da blitzt es in den Boxen. $19.99, das ist Platz 4 der aktuellen Dance-Charts. We'll be right back. Ganz neue Pinball Confusion. Gibt's aber vorerst leider nur auf Platte, Vinyl. Kurz und halb unser Gewinnspiel. Jetzt kommt die Welt. It's only Charlie 2000 and right on the... Rogerly. Wow! Ja, Nachtschwimmer. Charlie 2000 präsentiert. Jetzt muss ich erstmal richtig schauen. Am Freitag, den 19. Februar, Cosmo Nova und Lady Tom in der Diskothek Fun Factory in Aachen. Und eine Woche später, am Donnerstag, den 25. Kite Resident Overdark. Hey! Und vorher noch für alle Black-Freunde, am 24. Mittwoch in der Diskothek am Moon in Bruchsal, RNG. Genau. Das geht jetzt total rund. Lauter Freunde des Hauses, also Hausfreunde, sagen wir so. Sacking kommt. Und Freunde. Und die Sensation Pete Blank und Jasper Jones. Come on! Anschnallen, Leute! Macht euch auf was gefasst! Wir haben natürlich jede Stunde ein Gewinnspiel und ein Internetgewinnspiel. Das ist der totale Abschuss! Jede Stunde, ja! Das Herz begehrt. Die explosive Minute. Ganz neuer erster Tag in my house, 22:50 Uhr. Na schon mal, ich hatte ja schon aufgerufen, immer eure Produktionen an mich zu schicken. Das sind ja einige gekommen, aber wir brauchen noch mehr. Um das bisschen zu fördern, hat das Label Foresight Records einen Preis ausgesetzt. Die beste Produktion wird mit einer Übernachtung für zwei Personen in einem 4-Sterne-Hotel in Rödermark, inklusive eines Besuchs in der Diskothek Proto X belohnt, ja? Bitte schickt die Aufnahmen, sei es auf DAT, Band, Minidisc und so weiter, an mich. Hausproduktionen brauche ich ohne Ende. Und zwar Radio Regenbogen, Charlie 2000, 68 167 Mannheim. We'll be right back.

wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Seid gegrüßt, Nachtschwimmer. Attacke! Und Action! Bye. Spitzenklasse. Kam auch schon auf CD raus. Free. Monoculture Free. Super. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Blondies. Kelly, jetzt geht's um dich. Ich bitte um Verzeihung. Wir sind zu schlau, um darauf reinzufallen. Das wird sich noch rausstellen, Kelly. Nach schon mal, habt ihr schon die Bilder gesehen von Kelly im Internet bei mir? Fast 100 Bilder in allen Variationen von Kelly, meiner Lieblingsblondine. Ha? Das hat man nichts mehr. Da fällt einem nichts mehr ein. Aber ihr könnt auch Musikwünsche hinterlassen, Newsletter zu euch eintragen, wenn es News gibt. Desktop-Motive gibt's von Al. Was gibt NoMam? Bei NoMam könnt ihr euch eintragen. Das ist ja Al's Männerclub NoMam. So, jetzt mal schauen. Was machen die Blondies in der Faschingszeit? Aha, aha. Oh, da sind natürlich ein paar dabei, die sind natürlich nicht stubenrein. Was macht eine Blondine, wenn sie eine Kopfschmerztablette schluckt? Sie macht eine Hohlraumbehandlung. Das fängt ja wieder gut an. Oder da steht am Flugplatz, neulich bei den Fallschirmspringern, Blondinen dürfen während ihrer Tage nicht Fallschirmspringen. Warum? Es kam vor, dass eine an der falschen Schnur gezogen hat. Das darf ja aber nicht wahr sein. Hey. Irgendwann bekomme ich es mal für den Blondinen. Das meint ihr Nachtschwärmer, ha? 23.15 Uhr. Hier geht's ins Wochenende. Haben wir noch einen? Ach komm, ich mache noch einen. Was ist der Unterschied zwischen einem Huhn und einer Blondine? Da gibt's einen riesengroßen. Der Unterschied ist, Nachtschwärmer, das Huhn, das sitzt ruhig auf den Eiern. Ach, na schon, ich muss immer so lachen, wenn ich dir jemanden erzähle. Und wenn dir eine Groschen gefallen ist. muss ich immer lachen. Es reicht. Ja, wir wissen es ja jetzt. Was ist denn hier eigentlich los? Two people! Ladies and gentlemen! Radio von hier, Radio BB, Radio Regenbogen. Its own groove. And from this groove came the groove of all grooves. When one day some DJs declare, Synthesize. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier! Ganz frisch aus der Zigpresse. Deep in the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan. Ganz neu, Tarzan und Shane. Es ist unglaublich. Kann irgendetwas diesen Wahnsinnigen stoppen? Was so harmlos beginnt, endet in Angst und Schrecken. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die öden Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, hey! Egan administration and how. I remember radio. Sig 93. Nachtschwärmer Spezial Gewinnspiel jetzt hier. I have an earthquake a few. Wie schön! Das Spiel beginnt, die Spannung steigt, es ist wie kurz vor einer Explosion! Seid ihr mit dabei, Nachtschwärmer? It's coming. Meine Damen und Herren, jetzt ist der Augenblick da, auf den Sie alle gewartet haben. Ein Trommelwirbel, Herr Kapellmeister. Na, fabelhaft, dann sind alle soweit bereit. Thank you. 23.53 Uhr. Das ist Lady Tom. It's a dream. Das ist eine Lady aus der Schweiz. Warum sage ich das? Weil die demnächst bei Charlie 2000 ist. Genau. Mit Cosmonova zusammen. Am 19. Februar, am Freitag, in der Diskothek Fun Factory in Aachen. Diese Lady hier und Cosmonova. Boah. Und Charlie präsentiert ja einige Musikgrößen der House-Musik. Zum Beispiel eine Woche später in der Diskothek Amon in Bruchsal, Kai Tracid und Overdub. Wieder eine Woche später am 4. März, Sucking on Friends und Overdub. Da geht's Schlag auf Schlag, Pete Blank und Jasper Jones. Die Radio von hier mit der besten Musik. Schlechten Nachrichten! Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre! Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mama Mia! Charlie, nur noch 2 Sekunden! Jetzt geht's los! Hallo Nachtschwärmer! Jetzt geht's los! Oh, Lasagne! Charlie, es geht los! 1, 2, 3, woo! Wir haben 0 Uhr und 8. Hallo Nachtschwärmer. It's not a you and me. Übrigens unsere Faxnummer 0621 für diese Sendung 3375 312. Da haben wir nämlich schon jede Menge Faxe bekommen, die bringen wir gleich. Und lieber Patrick aus Stuttgart, du bist der Nächste, der hat sich einen Song gewünscht, den habe ich vor gewisser Zeit schon mal gebracht. Absalom. Dann wird gegrüßt Felix aus Waldkirch von seiner Mutter und der Heiko aus Saarbrücken, aus dem Saarland. Hat Geburtstag! Kelly! Happy Birthday! We'll be right back. Los. Industry Update. Thank you. 0:24 RBS heißt der Song. Aber jetzt sind wir komplett Hallo Bud Bundy. Gute Neuigkeiten, Leute. Es ist offiziell. Oh, der Vatikan hat den heiligen Bund zwischen dir und deiner rechten Hand anerkannt. Genauso wie den heiligen Bund zwischen dir und jedem hergelaufenen Strolch. Du bist ein eifersüchtiger Bud, ha? Und ihr wundert euch über meine Probleme mit Frauen. Nein, wir wundern uns nicht. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Leidenschaft, die entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Er ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt. Wir suchen jetzt wieder 500 Briten nach Schwimmer. Take a deep breath. Ihr kennt ja die Nummer, oder? 0128. Fresh, pure and absolutely free of bad feelings. Visualize all your negative emotions being consumed and taken over by the positive energy that you are breathing in. Achtung, alles aufpassen, wir fangen an. es schlagt auf Schlag. Kelly mit Pfefferminz, bin ich dein Prinz? Hier ist unser Gewinnspiel. 018.000. Ah, das müsste langsam reichen, Nachtschwärmer, oder? Oh, ich kann nicht aufhören. Da waren jetzt einige Knaller drin, ha? Hier eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht süchtig. Alles Quatsch. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück. Juhu! Shake your hips to the bass. It's a big, big craze. Get your body. Check your body. Jetzt bin ich gelandet, wieder ganz im Süden von unserem Sendegebiet in Weil am Rhein beim Pit. Hallo Pit, grüß dich. Ja, hallo. Pit, hast du hier 5 Wiederbreden rausgebekommen? Hoffe ich doch, oder? Ja, das habe ich. Lass hören. Und zwar Once Again, Messiah. Ja. Marusha, Somewhere Over the Rainbow. Ja. Philipp, Ich Will Spaß. Corona, Baby Baby. MC Silent, The Real McCoy, Runaway. Dolce United, Eine Insel mit 2 Bergen und so weiter. Super! Das ist Randy Pit, es gibt eine CD für dich. Cool. Mitte ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt. Radio. Oh, oh, oh. Hallo Nachtschwärmer. Nachtschwärmer geht ja auch schön bei mir immer ins Internet rein. Es lohnt sich. Wir können aber auch bei Radio Regenbogen rein und da kommt er auf meine Seite, ganz klar. Was gibt's da? MIDIs zum Downladen, No Mem Seiten, also ihr könnt euch bei No Mem eintragen. Das ist ja der Club von L, der Männerclub. Lieder der Damenherrschaft. Desktop, L-Desktop-Motive könnt ihr euch rausholen. Was haben wir noch alles? Ich schau mal kurz hier. Das ist so viel, dass ich es mir das gar nicht merken kann. Neuerer Chat, viel schnellerer Chat. Linkpage. Neues Design. Musikwünsche, aber das geht immer eine Woche später. Und so weiter. Des Wahnsinns fette Beute. Oh, bevor es weitergeht mit Tanz des Terrors, eine Pause zum Luftholen. Schluss mit lustig, Techno is back. Mellow Tracks, Future Vibes, die ultraharte Clubhymne. Out now. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. immer wenn es am besten wird, muss ich wieder rein, tut mir leid, Nachtschwärmer. Gleichvolle Stunde Aktuelles. Hey, was machst du in Fasching? Wo gehst du hin? Ha? Wo geht was ab? In eine Bar mit potthässlichen Frauen. Was sagt deine Frau dazu? Hol dir eine Banane, Al. Ein hoffnungsloser Fall. Al, wir ziehen uns zurück, jetzt kommen die Nachrichten. Ha? Nein, nicht die Nachrichten. Doch. Schuhnachrichten. Ach was, vergiss es. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Pappalapapp. Ja. Und das Tittenmagazin. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Hey Nachtschwärmer, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Disco play. Entschuldigst dich sofort bei allen Leuten. Der wollte ja Studio übernehmen nach Drummer. Entschuldig dich sofort hier. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Der sucht Streit. Ich weiß, wie ich ihn bestrafe. Mit Kelly. ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Ganz neue Pinball Confusion. Faxe sind gekommen. Christian aus Mannheim. Er grüßt seine Freundin Ramona. Freund Markus aus Karlsruhe, der gerade Nachtdienst hat. Mit dem er Montag in den Skiurlaub fährt. Der Blondinwitz ist gut, den bringe ich nachher. Dann haben wir Geburtstag. Wir möchten ganz besonders Andreas grüßen und ihm zum Geburtstag gratulieren. Natürlich möchten auch Nicole, Verena, Martin, alle Stefanie und Michaela. Und woher bitte? Woher? 07644 Vorwahl. Immer dazu schreiben, woher bitte. Also gestern Geburtstag. Kelly, gratulier mal. Happy Birthday. Also, ein Geburtstag, ja. Die hat wirklich Geburtstag? Wie alt wird sie? 12? 30? Das steht nicht dabei. Aber wenn ich Geburtstag habe, dann geht's anders. Letztes Jahr habe ich auch nichts bekommen, ha? Ich dachte, wir machen keine Geschenke. Doch, ich will Bring's was. Sie ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Also ehrlich. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Also ehrlich, unmöglich. Raten, von wem das ist. Kai Tressit hat sich ein kleines Späßchen erlaubt. Best Drum heißt der Song. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Durst ist im Zenit, ist fast genau wie am Äquator. Äquator. Vamos nos calos los ojos, los celedos picantos, machos en tomatos. Äquator. Hombre, ist das Mörder heiß hier. Und das Bad ist so voll, ey. Steigst du runter von meinem Handtuch und cremst mich lieber ein mit Sonnenschutzfaktor? Sonnenschutzfaktor! Ventilator! Äquator! Sonnenschutzfaktor! Alligator, Tabulator, Diktator, Benzinmotor, Gartentor, Monitor, Vibrator, Ofenrohr, Telefon, Terror, und jetzt im Chor. Warst du dahinter gesteckt, oder? Okay, das ist der Sieg! Sabotage. Also, Anrufe 0138 8000. Wir sind wieder ein paar rausgefallen, nach mir tut mir leid. Die Leitungen glühen. Jetzt ist dran der Kevin aus Erlach in der Schweiz. Kevin, hallo. Hallo, Charlie. So, hast du ein paar Songs gekannt hier? Ja, klar. Lass hören. Da haben wir Liquido. Genau. Desiree. Ja. Recht. Ja. NSYNC. Ja. Sashi Rodriguez Bellini. Ja. Und Culture Beat und die Doofen. Danke fürs Mitmachen! Ja, okay. Mir ist leider ein CD-Player ausgestiegen. Komm, wir machen noch einen Versuch. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. Lustig, Techno is back, Mellow Tracks, Future Vibes, die ultraharte Clubhymne. Out now. So, Nachtschwimmer, das war's dann wieder. Alle noch ein schönes Wochenende, eine schöne Faschingswoche, weil nächste Woche geht's ja in die Vollen, ne? Erl, wir ziehen uns zurück, ha? Gute Nacht, mein Prinz. Meinst du mich? Sag gute Nacht, Superman. Gute Nacht. Oh, gute Nacht, Leute. Show us how to move. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Ich möchte euch sicher voll, da kann man raus. Heute ist Freitag, ich möchte nach Hause. Attention. Hey, ja, hey, hey, und jeder wackelt mit dem Kopf. Attention. Wir sind gar nicht ganz normal. Also bleibt dran, Leute. Ach, mach doch die Klappe zu.